internationale Aufmerksamkeit für den deutschen Film, das ist leider die große Ausnahme. Sie kennen das vielleicht, Filmfestspiele in Cannes, da wird jedes Jahr geklagt, dass wieder kein deutscher Regisseur im Wettbewerb dabei ist. Und der letzte Auslands-Oscar für einen Film aus Deutschland, das ist auch schon wieder 8 Jahre her. Vielleicht aber gibt es jetzt neue Hoffnung, denn in diesem Jahr kriegen 3 deutsche Nachwuchsregisseure die Studenten-Oscars in der Sparte ausländischer Film, und zwar den Studenten-Oscar in Gold, in Silber und in Bronze. Unser Filmkritiker Jörg Taschmann, der ist jetzt im Studio. Jörg, die 3 neuen deutschen Studenten-Oscar-Gewinner, das sind Ilka Çatak, Dustin Lohse und Patrick Vollrath. Die Filme, mit denen sie gewonnen haben, ja, was sind denn das für Filme? Also ich fange mal mit Dustin Lohse an. Der Film heißt Erledigung einer Sache. Da geht es um einen jungen Mann, der seinen leiblichen Vater nicht kennt. Aber der letzte Wille der Mutter war, diesen Vater aufzusuchen. Und von Patrick Vollrath, der Film der Filmakademie Wien, eine deutsch-österreichische Koproduktion, heißt Alles wird gut. Und es geht um einen geschiedenen Vater, gespielt von Simon Schwarz, der seine 8-jährige Tochter am Wochenende wieder abholt. Aber diesmal geht es nicht nach Hause, sondern auf eine verhängnisvolle Reise. Und dieser Film ist zum Beispiel von Michael Haneke als ein berührender Film von der ersten bis zur letzten Sekunde betitelt worden, was natürlich schon eine Auszeichnung in sich ist. Und wenn der dritte Film jetzt auch um Familie geht, dann bin ich platt. Da geht es jetzt nicht um Familie, sondern der Film heißt Fidelity auf Englisch und spielt eigentlich in Istanbul. Es geht um eine junge Krankenschwester, die einen Aktivisten schützen soll oder denunzieren soll. Das ist die große Frage dieses Films. Also es handelt sich hier um einen klassischen Politthriller. Dass gleich 3 deutsche Nachwuchsfilme da ganz vorne liegen bei den Studenten-Oscars, das gab es noch nie. Aber wie oft haben überhaupt schon deutsche Nachwuchsfilme ebenso einen Studenten-Oscar gewonnen? Also schon relativ häufig. Es ist so, dass es diesen Studenten-Oscar insgesamt seit 1972 bereits gibt. Und dann hat man 1981 angefangen, ihn auch für ausländische Studenten mit diesem Best-Foreign-Film zu öffnen. Und die Deutschen haben wirklich insgesamt schon 11-mal gewonnen. Also das hat kein anderes Land geschafft. Mhm. Auf Platz 2, nur der Statistik halber, liegt dann Dänemark mit 4. Aber es sind auch eben ganz bekannte Regisseure, die da schon gewonnen haben, wie Wolfgang Becker, Katja von Garnier oder auch Florian Gallenberger. Und die Konkurrenz, die ist auch gar nicht so klein. Immerhin war, habe ich gelesen, 93 Mitkonkurrenten gab es bei diesen Studenten-Oscars in diesem Jahr. Also könnte man ja sagen, wir haben sehr erfolgreiche deutsche Filmemacher, solange sie zum Nachwuchs gehören. Ist das böse formuliert? Oder warum gewinnen diese Regisseure dann später kaum noch internationale Preise? Ich glaube, unsere Filmhochschulen sind wirklich sehr professionell. Gerade im Süden in Baden-Württemberg und in München wird großer Wert darauf gelegt, dass die auch kommerziell erfolgreich sind, da wird nicht der klassische Autorenfilm eben nur gefördert. Und das sieht man dann auch an jemandem wie Florian Gallenberger, der eben mit Kyrosser gewonnen hat, den Studenten-Oscar 2000, dann ein Jahr später noch bester Kurzfilm bei den großen Oscars wurde. Und wenn man sich seinen ersten Spielfilm anschaut, John Rabe, eben ein Historiendrama, das in China spielt, das war ein konventionell erzählter Film. Kritiker mögen das nicht besonders, internationale Festivalmacher mögen eher das Experimentelle, das Neue, das Innovative. Also vielleicht sind die Deutschen auch Opfer ihrer eigenen Professionalität. Das könnte eine Erklärung sein. Und dass jetzt 3 von uns diese Preise kriegen, macht Ihnen das irgendwie dann doch Hoffnung für die Zukunft des deutschen Films? Also für die internationale Anerkennung? Auf jeden Fall, weil das sind ja Filme, die beachtet werden. Das sind ja auch Regisseure, die beachtet werden. Und ich sag mal, im schlechtesten Falle arbeiten sie danach fürs Fernsehen. Aber wenn ein Film wie zum Beispiel im vorigen Jahr Nocebo von Lennart Ruff gewinnt und dann eben gleichzeitig bei Arte ausgestrahlt wird in diesem Jahr, da habe ich dann auch französische Kritiken schon gelesen, die sehr angetan waren von diesem Film und den Regisseur sehr gelobt haben. Und ich denke, das wird in der Filmbranche durchaus bemerkt. Die Filme, die da jetzt mit einem Studenten-Oscar ausgezeichnet werden, das sind ja eben keine Kurzfilme, sondern richtig Filme mit Spielfilmlänge, also 90 Minuten. Werden die denn dann wenigstens im Kino oder im Fernsehen gezeigt? Da muss ich Sie ein bisschen korrigieren, die sind nicht 90 Minuten lang. Das sind schon Kurzspielfilme. Doch, kurze. Okay. Also, oder mittellange. Also mittellang heißt dann bis 50, 55 Minuten. Das ist nicht das Kino- und Fernsehformat. Das ist eben das Problem. Also die Filme, die hier zum Beispiel ausgezeichnet wurden, sind 20, 30 Minuten lang. Das passt nicht so recht ins Kino. Das ist auch zu lang für einen Vorfilm. Die wenigsten sind bereit, wenn sie abends einen Spielfilm sehen wollen, um 20 Uhr noch eine halbe Stunde einen Kurzfilm zu sehen. Dann müsste man noch dafür bezahlen. Das ist nicht leicht. Na, dann alle 3 zusammen. Wäre dann hat man die ideale Spielfilmlänge. Das ist doch eine sehr gute Idee. Vielleicht haben uns ein paar Programmverantwortliche im Fernsehen gehört, wo diese Filme ab und zu nachtschlafender Zeit immerhin laufen. Dann kommt der Schlesinger Oscar-Abend auf uns zu mit den 3 Gewinnern. Gold, Silber und Bronze. Studenten-Oscars gehen in diesem Jahr an Nachwuchsfilme aus Deutschland. Jörg Taschmann hat uns darüber informiert. Besten Dank.